Danke Gott für die Menschen, die ein Herz haben, die ich liebe, auch wenn sie mich genervt haben. Meinen Scherz vertragen, ich meine all die guten Seelen, die uns zur Seite stehen, welchen Weg wir auch wählen. Ich danke Gott für das, was er erschaffen hat. Das Leben ist ein Geschenk, doch nicht alle raffen das. Zählt nur das Geld, das du in den Taschen hast. Es ist gut, dass sie dich mögen, nur wenn du dich zum Affen machst. Ich danke Gott für die Augen, die er mir schenkte, die Wege, auf die er mich lenkte, dass ich eigenständig denke. Für die Lektion, die er mir gab, Tag für Tag, für das Leid, für das Glück, das ich durchleben darf. Ich danke Gott, dass ich ein Optimist bin, der sich freut, während all die Pessimisten trist sind. Das ist mein Gebet für den, der alles bewegt, die Macht, die uns erschaffen hat und die Erde dreht. Yeah. Ich danke Gott für meinen Freundeskreis, alles gute Menschen, die ich gern aus meine Leute weiß. Wir gehen grillen und chillen und haben Spaß zusammen, setzen Gras in Flammen, trinken im Maß innerlang. Ich danke Gott für jeden Morgen, an dem ich erwache, und wenn ich so müde bin, dass ich denke, dass ich es nicht mehr schaffe, mich zur Arbeit zu begeben, meinen Arsch zu bewegen. Doch ich brauche Geld für jeden Tag in meinem Leben. Ich danke Gott für die Tiere und Pflanzen, das Green, das ich inhaliere, und das Bier hier in Franken. Für den PC, den ich mit Ideen fütter, für den Bass, der aus den Boxen kommt und mein Haus erschüttert. Ich danke Gott für mein Leben, das ich liebe, für meine Siege und auch für jede Niete, die ich zugeschoben kriege, für die Lehren, die ich daraus ziehe, für meine Ziele. Ich danke ihm für so vieles. Yeah.